Jesus von Nazareth. Was wir wissen, was wir glauben können. Von Norbert Scholl. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Uwe Teschner. Der Mann aus Nazareth. Fakten und Deutungen. Um jede große Gestalt der Geschichte ranken sich Legenden. Nicht selten sind sie schon zu Lebzeiten entstanden. Das gilt für Alexander den Großen ebenso wie für Kaiser Augustus. Auch die Gestalt des Mannes aus Nazareth ist davon nicht ausgenommen. Wir wissen nur wenig historisch Gesichertes über ihn. Die einzige relevante Quelle, die wir über sein Leben und Wirken besitzen, sind die vier Evangelien nach Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Die aber sind erst 40 bis 70 Jahre nach seinem Tod entstanden und wurden nicht von Augen- oder Ohrenzeugen verfasst. Die Evangelisten sind Erzähler, keine Berichterstatter. Sie wollen nicht Fakten nichts als Fakten wiedergeben, sondern Zeugnis ablegen. Die Evangelien sind keine Biografien, sondern Glaubenszeugnisse. Sie erzählen von Erfahrungen, die bestimmte Frauen und Männer in ihrem Leben gemacht haben. Sie hatten einen Menschen erlebt, der sie faszinierte. Sie hatten eine Botschaft vernommen, die sie unbedingt anging und die sie darum für mitteilenswert hielten. Sie hatten an diesen Menschen geglaubt, waren ihm nachgefolgt. Nun wollten sie seine Botschaft weitertragen, hinein in ihre Zeit, in ihre Situation, im Hinblick auf ihre Adressaten. Darum fließen in ihr Zeugnis subjektive Wertungen, situationsgemäße Anpassungen und volkstümliche Veranschaulichungen mit ein. Dazu gehören auch Legenden, die sich in den Jahren bis zur Entstehung der Evangelien in der Anhängerschaft des Nazareners gebildet haben. Das alles müssen wir bei der Lektüre der Evangelien bedenken. Sie müssen von unten gelesen werden, von der Welt damals, von den Menschen jener Zeit aus. Wir sind es den Glaubenszeugen, die uns damals vor fast 2000 Jahren die Texte aufgeschrieben haben, schuldig, uns ernsthaft und ehrlich um das richtige Verständnis zu bemühen. Wir besitzen kein Recht, aus der Bibel etwas anderes herauszulesen als das, was die Menschen damals in sie hineingeschrieben haben. Doch das ist, zugegebenermaßen, nicht einfach herauszufinden. Ganz genau wissen wir es trotz intensiver Bemühungen bis heute nicht. Wir wollen also vorsichtig und behutsam an das herangehen, was uns die Texte überliefern. Werfen wir zunächst einen Blick auf die politische Situation in der Zeit Jesu. Israel zur Zeitenwende. Damals unterstand das gesamte Gebiet der Oberaufsicht eines römischen Statthalters. Diese Herren residierten in Caesarea am Meer und legten sich im Allgemeinen Zurückhaltung in ihrer Amtsführung auf. Nur gelegentlich, vor allem zu den hohen jüdischen Festen, begaben sie sich nach Jerusalem, um möglichen Ausschreitungen sofort begegnen zu können. Die Juden durften ihre inneren Angelegenheiten weitgehend selbst regeln. Im Jahr 37 vor der Zeitwende wurde Herodes von der römischen Besatzungsmacht als König von Judäa eingesetzt. Seine Regierungszeit zeichnete sich durch eine glanzvolle Bautätigkeit aus. Er gründete eine Reihe neuer Städte. In Jerusalem ließ er die Burg Antonia und den Königspalast errichten und begann eine großzügige Erneuerung des Tempels. Es ist nicht verwunderlich, dass er wegen der durch die Bautätigkeit bedingten hohen Steuern beim Volk unbeliebt war. Die höchste gesetzgebende und richterliche Gewalt in Judäa besaßen der Hohepriester und das von ihm präsidierte Synedrion, der Hohe Rat, mit seinen 70 Mitgliedern. Die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Israel in der Zeit Jesu waren ähnlich wie in den anderen Gebieten rund ums Mittelmeer. Es gab zwei Bevölkerungsschichten, eine reiche Oberschicht, welche die Macht ausübte und in hohem Ansehen stand. Das waren Großgrundbesitzer, Senatoren, Ritter und Freie. Insgesamt etwa 1 bis 5% der Bevölkerung. Die politisch machtlose Unterschicht bestand aus Kleinbauern, Sklaven, Handwerkern, Kaufleuten, Lehrern, Tagelöhnern. Nach dem Tod des Herodes und der danach folgenden, nahezu vollständigen Einstellung der Bautätigkeit gab es eine große Anzahl von Arbeitslosen. Allein in Jerusalem sind nach Beendigung der Bauarbeiten am Tempel im Jahre 10 nach der Zeitenwende für 18.000 Arbeitslose Notstandsarbeiten ausgeschrieben worden. Das Land gehörte meist einigen wenigen Großgrundbesitzern, die ihre Untertanen skrupellos ausbeuteten. Den spärlichen Lebensunterhalt verdiente sich das Volk durch Landwirtschaft, Handwerk und Kleinhandel. Das karge Gebiet von Judäa ermöglichte nur eine bescheidene Vieh- und Weidewirtschaft. Manche Berufe waren verachtet, vor allem die Zollpächter. Sie standen im Dienst der römischen Besatzer. Häufig benutzten sie ihre Stellung zu persönlicher Bereicherung, indem sie die von den Römern festgelegten Zolltarife eigenmächtig heraufsetzten und die Mehreinnahmen für sich behielten. Zur Zeit Jesu gab es eine Vielzahl religiöser Gruppierungen. Zu den wichtigsten zählen Sadduzäer, Samaritaner, Pharisäer und Zeloten. Befassen wir uns zunächst mit den Sadduzäern. Die Bezeichnung Sadduzäer rührt wohl von Sadok her, der zunächst unter David, später unter Salomo, vornehmster Priester in Jerusalem war. Sein Priestergeschlecht, die Sadduziden, verband immer mehr die kultische Funktion mit einer politischen Führungsrolle. Unter Herodes hatten die Sadduzäer stark an Einfluss gewonnen. Ihre Anhänger waren in Kreisen des Jerusalemer Adels und der Priesterfamilien zu suchen. Sie vertraten eine eher konservative Richtung und sahen ihre Hauptaufgabe im Bewahren der überkommenen Tradition. Ihre religiöse Bedeutung im Judentum war allerdings gering. Weit stärkeren Einfluss übten sie im Hohen Rat aus, in dem sie durch eine kleine, aber rührige Gruppe vertreten waren. Eine weitere Gruppierung waren die Samaritaner. Wahrscheinlich haben Rivalitäten innerhalb der zadokidischen Priesterschaft im 3. Jahrhundert vor Christus zur Abwanderung einiger Priester und ihrer Familien geführt. Sie ließen sich auf dem Berg Gerizim nieder. Dieser Berg liegt südlich der von Herodes prunkvoll ausgebauten Provinzhauptstadt Samaria. Heute heißt der Ort Nablus. Dort erbauten die Samaritaner einen eigenen Tempel. Separatistische Tendenzen führten zum Bruch mit Jerusalem. Die Samaritaner galten seitdem als Heiden und ihr Kult als illegitim. Die Bezeichnung Samaritaner wurde als Schimpfwort verwendet. Eine besondere Rolle spielt in den Evangelien die Auseinandersetzung Jesu mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Die Pharisäer waren eine in der Zeit Jesu etwa 6000 Mitglieder umfassende jüdische Volksbewegung, die am Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus entstanden ist. Sie verstanden sich als Oppositionsbewegung gegen den selbstherrlichen Führungsanspruch und gegen den ausufernden Klerikalismus der herrschenden Sadduzäerklasse und rekrutierten ihren Anhang in der breiten Masse des Volkes. Ihre Leistung bestand darin, die Ausrichtung des Judentums auf den Tempel durch strikte Einhaltung des mosaischen Gesetzes im Alltag zu überwinden. Die Loslösung von Tempeldienst und Priesterschaft bedeutete gleichzeitig eine Betonung des Einzelnen und seiner individuellen Frömmigkeitspraxis. Wir wissen heute aus zahlreichen zeitgenössischen jüdischen Quellen, dass Jesus diesem Bemühen weitgehend positiv gegenüberstand. So vertrat er mit der Forderung der Nächstenliebe und der Gewaltlosigkeit Positionen, die auch in der Schule des Pharisäers Rabbi Hillel gelehrt wurden. In der christlichen Schriftauslegung beginnt sich heute die Erkenntnis durchzusetzen, dass die in den Evangelien geschilderten Reden und Weherufe gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten weniger eine Abrechnung mit dem Pharisäismus als vielmehr eine Mahn- und Warnrede nach innen, also an christliche Schriftgelehrte, darstellen. Die häufig zitierte Feindschaft der Pharisäer gegen Jesus ist wohl eher ein Produkt frühchristlicher Polemik. Schließlich ist noch die Gruppe der Zeloten zu erwähnen. Zeloten, griechisch Eiferer, waren besonders in Galiläa verbreitet. Sie hatten sich den bewaffneten Widerstand zur Aufgabe gemacht. Ihr Ziel war die Befreiung von der Römerherrschaft. Wie zeitgenössischen Quellen zu entnehmen ist, traten manche Führer solcher Aufstände mit messianischen Ansprüchen auf. Für jüdische Realpolitiker und natürlich insbesondere für die römische Besatzungsmacht galten sie als lästige und gefährliche Unruhestifter, die so rasch wie möglich zu beseitigen waren, falls man ihrer habhaft wurde. Die Zeit bis zum öffentlichen Auftreten. Über die Zeit bis zum öffentlichen Auftreten Jesu wissen wir so gut wie nichts.

Die Evangelien geben hier kein einheitliches Bild. Markus schildert die Taufe so. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Vielleicht war die Taufe durch Johannes die erste prophetische Symbolhandlung, mit der Jesus sein öffentliches Wirken begann. Er unterstrich damit, dass der Täufer Recht hat, wenn er von ganz Israel Umkehr und Hinwendung zu Gott verlangt. Die meisten Exegeten sehen in der Darstellung des Taufgeschehens, wie wir sie in den Evangelien finden, ein kleines Kompendium urkirchlicher Christologie. Da ist zuerst das Bild der Taube. Wie eine Taube schwebt der Geist Gottes auf Jesus herab. Im vorderorientalischen Raum galt die Taube als Lieblingsvogel und als Bote der jeweiligen Mutter, Fruchtbarkeits- und Liebesgöttin. Offenbar lassen die Evangelisten in die Erzählung von der Taufe Jesu das Symbol der Taube einfließen, um damit das Verhältnis inniger Liebe anzudeuten, das zwischen Jesus und Gott, seinem Vater, besteht. Vielleicht klingt auch das von der Noah-Geschichte her bekannte Bild der Taube mit dem Ölzweig im Schnabel an, die davon Kunde gibt, dass die Erde wieder bewohnbar und der Fluch von ihr genommen ist. Untermalt wird das Geschehen durch Worte aus dem Alten Testament, die dort dem König zugesprochen werden. Er, Jahwe, sprach zu mir: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Das öffentliche Wirken. So kann Jesus sein öffentliches Wirken beginnen, als geliebter Sohn Gottes, erfüllt von der Kraft des Geistes aus der Höhe. Wir wollen unseren Blick jetzt auf den Inhalt der Botschaft Jesu richten. Markus fasst sie am Anfang seines Evangeliums programmatisch zusammen. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Wagt ein Umdenken und vertraut euch meiner Botschaft an. Das sind die wesentlichen Punkte, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Verkündigungstätigkeit Jesu ziehen. Das ist sein Programm. Es geht ihm um ein neues Gott-Erfahren und Gott-Denken. Schauen wir uns die beiden Sätze etwas genauer an. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Jesus wird nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, das Reich Gottes ist nahe. Er verknüpft den Anbruch des Gottesreiches mit seiner Person und seinem Handeln. Darum fordert er konsequente Nachfolge und ein neues Verhalten. Bereitschaft zur Vergebung, zur selbstlosen Hilfe für die in Not geratenen, ja sogar Feindesliebe. Das Reich Gottes ist nicht Menschenwerk, sondern Geschenk Gottes, dem man sich aber tatkräftig zuwenden muss. Als Reich Gottes Gebet kann das Vaterunser verstanden werden. Dein Wille geschehe. Unser täglich Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Was Reich Gottes in der Botschaft Jesu meint, lässt sich nur umschreiben. Reich Gottes bedeutet die Nähe Gottes selbst, und zwar eine den Menschen annehmende, vergebende und damit aufrichtende Nähe. Reich Gottes bedeutet Heilung und Befreiung des Menschen von allem, was ihn quält und was ihn hindert, Mensch zu sein. Von Krankheiten, von verunmenschlichenden Mächten, von Mutlosigkeit, von der Unfähigkeit zur Kommunikation, die sich in Taubheit, Stummheit oder Blindheit zeigt. Und schließlich von der quälenden Sorge um das Morgen. Reich Gottes bedeutet ein neues Verhalten der Menschen zueinander. Das Ende allen ungerechten Umgangs mit anderen, Geschwisterlichkeit statt Herrschaft, Zusammenführung bislang Verfeindeter, Friede, der aus Versöhnung erwächst, kurz Liebe als der Weg, auf dem die Verwandlung der Welt geschieht. Vielleicht könnte man sogar besser sagen, das Reich Gottes meint einen Bereich, der für den Menschen Heil bringt. Es meint die Situation, in der sich Gottes Gegenwart unter den Menschen und in den Menschen ereignet. Ein klassisches Symbol für das Reich Gottes, von Jesus oft praktiziert und in seinen Gleichnissen als Bild verwendet, ist das gemeinsame Mahl, ein für seine Zeitgenossen leicht verständliches Bild. Reich, Bereich, Situation Gottes bedeutet Freude, Gemeinschaft, Teilen, satt werden, Verbundenheit mit Gott. Wagt ein Umdenken und vertraut euch meiner frohmachenden Botschaft an. Die von Jesus angekündigte neue Gemeinschaft mit Gott verlangt Umkehr. Darum lautet der zweite Kernsatz seines Programms: Wagt ein Umdenken und vertraut euch meiner frohmachenden Botschaft an. Die übliche Übersetzung des griechischen Urtextes lautet hier meist anders: Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Doch das von Markus hier verwendete griechische Wort Metanoite deutet eher ein neues Denken an. Denkt um, ändert euren Sinn, schlagt eine andere Denkrichtung ein, erwerbt euch ein neues Bewusstsein. Die griechische Präposition meta kann aber auch heißen danach, dahinter, hinter. Es ist daher auch möglich, Metanoite mit dahinterdenken, hinterfragen zu übersetzen. Dann wäre mit Metanoite gemeint, gebt euch nicht mit dem Vordergründigen zufrieden. Hinterfragt das angeblich Selbstverständliche. Schaut hinter die Dinge. Aus dem Umdenken muss ein Umkehren werden. Schon die alttestamentlichen Propheten hatten immer wieder zur Umkehr aufgerufen. Sie verwendeten dafür das hebräische Wort Schub. Das bedeutet nichts anderes als eine Kehrtwende machen, eine andere Richtung einschlagen. Der Mensch soll sich in seinem ganzen Menschsein wandeln, in seinem Denken und Fühlen, in seinem Reden und Tun. Auch die für den zweiten Halbsatz geläufige Übersetzung »Glaubt an das Evangelium« ist hier anders übersetzt. »Vertraut euch meiner frohmachenden Botschaft an.« Glaube setzt Vertrauen voraus. Jene Menschen, die Jesus zum Umdenken aufrief, mussten zuerst einmal Vertrauen fassen. Zu ihm, dem unbekannten jungen Mann aus der Provinz, der etwas umstürzlerisch Neues zu verkünden hatte. Ein Euangelion. Eine Botschaft, die den Menschen Hoffnung gibt, die sie froh machen kann. Betrachten wir nun noch etwas genauer die Art und Weise der Verkündigungspraxis. Jesus bevorzugt für seine Verkündigung die literarische Form der Gleichnisse. Sie zu verstehen setzt kein langjähriges Theologiestudium voraus. Jeder Mann und jede Frau kann begreifen, was sie aussagen wollen. In ihrer vielfach verfremdeten, manchmal geradezu paradoxen Anlage wollen sie Hörerinnen und Hörer stutzig und nachdenklich machen. Die Themen sind Gott und sein Handeln, der Mensch, sein Verhalten, sein Versagen, aber auch seine Hilfsbereitschaft und Güte. Die Gleichnisse sprechen aber auch von Sünde, Tod und Gericht, Auferstehung und Heil. Immer geht es bei den Gleichnissen in irgendeiner Weise um das Kommen des Reiches Gottes. Damit stößt er bei seinen Zuhörerinnen und Zuhörern auf offene Ohren. Die Gleichnisse haben eine lange Auslegungsgeschichte. Sie beginnt schon nach Ostern, als man anfing, die Reden Jesu zu sammeln und sie auf konkrete Gegebenheiten und Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinden zu beziehen. Man nahm sich diese Freiheit zur Veränderung und Anpassung in der Überzeugung, dass der Aufgeweckte bei seinen Gemeinden ist, dass er in ihrer Mitte lebt und dass er darum zu der Gemeinde sprechen und ganz konkret auf ihre Bedürfnisse eingehen würde, wenn er leibhaftig unter ihnen sein könnte. Diese Überlegung führte zu einem teilweise sehr tiefgreifenden Adaptionsprozess. Die Gemeinde verdeutlichte in manchen Gleichnissen bestimmte Aussagen und veränderte damit nicht unerheblich die äußere Form und manchmal auch den Inhalt. Andere Gleichnisse, die ursprünglich an die Gegner Jesu gerichtet waren, fanden neue Adressaten in jenen Gliedern der jungen Kirche, die durch ihr Fehlverhalten die Zeugniskraft der Botschaft Jesu beeinträchtigt hatten. Die Gleichnisse und Beispielerzählungen laden Zuhörerinnen und Zuhörer ein, zu Jesus, seiner Botschaft und Sendung Stellung zu nehmen. Sie lehren, Alltag und Umwelt anders, tiefer, neu sehen zu lernen. Sie erzählen von Gott und seiner Gerechtigkeit, indem sie von Menschen und ihrer Gerechtigkeit sprechen. Sie öffnen die Augen für die Welt Gottes, indem sie den Blick auf die Umwelt des Menschen richten. Sie verweisen auf die Güte und Barmherzigkeit, auf die Liebe und Treue Gottes, indem sie das Augenmerk auf die Güte und Barmherzigkeit, auf die Liebe und Treue der Menschen lenken. Gott und die Welt, Schöpfer und Geschöpf, werden in Wechselbeziehung zueinander gebracht. Jesus eröffnet den Zugang zu Gott, indem er den Zugang zu Mensch, Welt und Umwelt erschließt. Die Bergpredigt im Matthäusevangelium nimmt eine besondere Stellung ein. Sie zeigt, was es heißt, mit der Botschaft Jesu ernst zu machen. Sie wird so zu einer massiven Herausforderung, weil sie auf die Konsequenzen hinweist, die ein wirkliches Umdenken und eine radikale Bewusstseinsveränderung aufgrund des Evangeliums herbeiführen können und sollen. Auch heute sind ihre Forderungen höchst aktuell. Ein gutes Beispiel dafür bietet eine zeitgemäße Übertragung aus Chile. Glücklich sind, die arm sind, nicht die Geldlosen, sondern die, deren Herzen frei sind. Glücklich sind die Trauernden, nicht die, die jammern, sondern die, die ihre Stimme erheben. Glücklich sind die, die keine Gewalt anwenden, nicht die Schwächlinge, sondern die, die geduldig und tolerant sind. Glücklich sind, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, nicht die, die heulen, sondern die kämpfen. Glücklich sind die Barmherzigen, nicht die, die vergessen, sondern die vergeben. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, nicht die, die sich wie Engel verhalten, sondern die, die ein ehrliches Leben führen. Glücklich sind, die Frieden stiften, nicht die, die Konflikte meiden, sondern die, die sich ihnen stellen. Glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Nicht, weil sie leiden, sondern weil sie lieben. Was Jesus in seiner Predigt von anderen verlangt, lebt er selbst exemplarisch vor. Ihm geht es nicht um spektakuläre Effekte und Sensationen. Er fühlt sich von der existenziellen Not seiner Zeitgenossen in die Pflicht genommen. Vor allem jener, die am Rand der Gesellschaft leben müssen. Er sympathisiert mit Zöllnern und Sündern, mit Dirnen und Ausgestoßenen, mit Armen und Habenichtsen. Sie haben zuerst ein Recht auf Zuwendung. Sie sind die verlorenen Schafe. Ihnen geht er nach und lässt die vielen braven Lämmer in ihrem wohlbehüteten Pferch zurück. Er geht ins Gericht mit jenen, die um ihrer angeblichen Frömmigkeit willen die Unterhaltspflicht für die Eltern vernachlässigen. Er macht sich kultisch unrein und riskiert darüber hinaus noch eine Ansteckung, weil er einen Aussätzigen berührt, der wie alle seine Leidensgenossen von der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen ist. Er zerbricht das uralte Freund-Feind-Schema, weil er im oppositionellen Mitmenschen nicht den Gegner und Rivalen sieht, sondern den möglichen Partner und Mitarbeiter, den Hausgenossen im Reich Gottes. Jesus erfüllt mit seinem Handeln den Traum und die Hoffnung vieler Menschen, die sich in ihrem Leben verrannt haben, die in einer Sackgasse gelandet sind, die nicht mehr aus noch ein wissen. Er zeigt ihnen, dass es für einen Neuanfang nie zu spät ist. Er macht ihnen Mut zur Umkehr und zum Umdenken. Er lehrt sie, vorwärts zu schauen, in die Zukunft. Er hilft ihnen beim Aufstehen, wenn sie gestrauchelt sind. Er weist ihnen den Weg, wenn sie sich verirrt haben. Diese gelebte Versöhnung ist Zeichen für die Vergebung der Sünden durch Gott selbst. An zwei Stellen in den Evangelien ist davon die Rede, dass Jesus zu Menschen sagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus besaß offensichtlich ein besonderes Sendungsbewusstsein und sah sich als authentischer Ausleger des göttlichen Willens. Nicht wenige Exegeten stellen heute allerdings in Frage, ob Jesus wirklich so gesprochen hat. Denn der Apostel Paulus bringt die Vergebung der Sünden erst mit dem Tod Jesu in Verbindung. Jesus ist gestorben für unsere Sünden.

Wenn Jesus mit dem Vorwurf konfrontiert wird, er treibe im Namen des Teufels die Dämonen aus, dann werden ganz offensichtlich Teufelsaustreibungen, Exorzismen vorausgesetzt, die durch ihn geschehen sind. Es wird nicht darüber diskutiert, ob Jesus böse Geister verjagt hat oder nicht, sondern ob er im Auftrag Gottes oder des Teufels gehandelt hat. Jesu Wort: Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist die Herrschaft Gottes zu euch gekommen, wäre auf pures Unverständnis gestoßen, wenn man sich nicht an Exorzismen hätte erinnern können, die im Zusammenhang mit dem Auftreten Jesu geschehen sind. Manche dieser Heilungen oder Exorzismen lassen sich wohl ganz einfach dem Zauber der Persönlichkeit Jesu und seinem natürlichen Ausstrahlungsvermögen zuschreiben. Diese Erklärung gewinnt im Licht der modernen psychosomatischen Medizin immer mehr an Wahrscheinlichkeit. Die Psychopathologie kennt traumatische Organneurosen, die sich im Anschluss an eine schwere körperliche oder psychische Schockwirkung entwickelt haben und die durch eine starke psychisch-affektive Erregung ebenso plötzlich wieder verschwinden. Je stärker die suggestive Kraft des Heilers ist, desto größer sind die Heilungschancen. Und je größer die Kraft der Hoffnung ist, die einem Therapeuten entgegengebracht wird, desto größer ist die Möglichkeit einer tatsächlichen Heilung. Wer sich die Mühe macht zu vergleichen, wie die einzelnen Evangelien von ein und derselben Wundertat erzählen, der kann feststellen, welche erzählerische Freiheit die Evangelisten sich dabei herausnehmen. Die nutzen sie aber weniger, um das Wunderbare zu steigern, sondern eher, um im Hinblick auf ihre jeweiligen Adressaten Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Sie spiegeln nicht einfach ein historisch vorgegebenes Geschehen wider, sondern dessen gesteigerte Gestalt. Entscheidend ist die Intention ihrer Aussage. Auf Unverständnis stoßen bei vielen die sogenannten Naturwunder, die Wandlung des Wassers zu Wein in Kana, die wunderbare Brotvermehrung, der reiche Fischfang, der Seewandel und die Sturmstillung. Die Bezeichnung Naturwunder ist allerdings missverständlich und irreführend, denn diese Erzählungen sind gar nicht am Aufweis naturwissenschaftlich nachprüfbarer Ereignisse interessiert. Sie konzentrieren sich ganz auf die Person Jesu. In der neueren Bibelwissenschaft werden sie darum lieber als Epiphanie-Geschichten bezeichnet. Epiphanie heißt Erscheinung. Es geht um ein Offenbarwerden Gottes oder ein Erscheinen der wunderbaren Macht eines Menschen, in dem und durch den sich Gott offenbart. So findet sich bei der Erzählung von der wunderbaren Verwandlung von Wasser in Wein die Aussage, Jesus habe damit seine Herrlichkeit geoffenbart. Das Ganze wird als Zeichen gesehen. Bei der Sturmstillung werden Kleinglaube und Verzagtheit der Jünger gerügt, angesichts der Tatsache, dass Jesus mit im Boot sitzt und man deswegen keine Angst zu haben braucht. In der Erzählung von der Brotvermehrung finden sich deutliche Anklänge an das letzte Abendmahl. Jesus erscheint als das umfassende Lebensbrot für alle. Die Erzählungen sind keine Tatsachenberichte. Sie sind ein in Zeichen und Bilder gekleidetes Bekenntnis, dem durchaus bestimmte Fakten zugrunde liegen. Sie bezeugen den Glauben, dass mit Jesus schon der Tag angebrochen ist, der Heil und Heilung bringt, an dem alles gut wird. Die Wundererzählungen können und sollen schließlich auch gelesen und verstanden werden als Freiheits- und Befreiungsgeschichten und als Aufruf zu therapeutischem und emanzipatorischem Handeln in der Nachfolge des Mannes aus Nazareth. Die Passion. Das öffentliche Wirken Jesu endete nach menschlichem Ermessen in einer Katastrophe. Jesus musste bei der Kompromisslosigkeit seiner Reden damit rechnen, dass seine jüdischen Gegner, die wohl vor allem unter den Sadduzäern zu suchen sind, ihn nicht einfach gewähren lassen würden. Zudem hatte Jesus unter Teilen der Bevölkerung die Erwartung geweckt, dass er vielleicht der heiß ersehnte politische Messias, der Befreier Israels aus der Unterdrückung durch die römischen Besatzer sein könnte. Und solche Hoffnungen mussten über kurz oder lang zu Unruhen unter der Bevölkerung führen. Das konnte die römische Besatzungsmacht nicht dulden. Jeder Aufruhr, schon die vermutete Vorbereitung dazu,

dessen Kleider verlost werden, dem die Zunge vor Durst am Gaumen klebt, der aber dennoch am Ende die Treue des Herrn lobpreist. Mit diesen Anspielungen und Zitaten stellt der Evangelist den leidenden Jesus in die lange Reihe unrechtmäßig verfolgter und unschuldig leidender Menschen zu allen Zeiten. Ein zweites Motiv ist die Tempelkritik. Der Vorhang zerreißt, das Allerheiligste wird profaniert. Der Tod Jesu bedeutet den Bruch mit jeglicher Form kultischer Religiosität. Der Opferdienst von Kultpriestern gehört der Vergangenheit an. Der Ort Gottes ist von jetzt an draußen, vor dem Allerheiligsten, vor den Toren der Stadt, auf Golgotha. Deutlich ist schließlich ein drittes Motiv erkennbar, eine ausgeprägte antijüdische Tendenz der Darstellung. Die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten sind es, die Jesus beseitigen wollen. Das Volk scheint ihn zunächst zu achten und muss erst durch die Hohenpriester gegen ihn aufgehetzt werden. Wer dieses Szenario liest, wird sich kaum einer aufkommenden Abneigung gegen die religiösen Führer Israels und gegen das durch sie aufgewiegelte Volk entziehen können. Dieses Motiv wird noch untermauert durch das Wort des römischen Centurio, der der Kreuzigung beiwohnt. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Diesem Heiden erschließt sich im leidenden Menschensohn, der den Verbrecher- und Sklaventod am Kreuz stirbt, das Wesen von Jesu Messias und Gottes Sohn würde. Ein Heide, ein Außenseiter ist es, der das wahre Geheimnis Jesu erkennt. Den Insidern, den Juden, bleibt dieses Geheimnis verborgen. Wenden wir uns dem Evangelisten Matthäus zu. Er verstärkt die antijüdischen Tendenzen des Markus-Evangeliums. Während Markus die Schuld am Tod Jesu immerhin noch etwa gleichgewichtig auf den Römer Pilatus und den jüdischen Hohen Rat verteilt, sieht Matthäus die Hauptschuld bei den Juden. Der Heide Pilatus und seine Frau erklären Jesus für unschuldig. Dagegen nimmt das ganze Volk, das Ganze, die Verantwortung für den Tod Jesu auf sich. Und dann lässt Matthäus dieses ganze Volk rufen: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Diese Szene hat so sicher nie stattgefunden. Niemals in seiner Geschichte hat das ganze jüdische Volk sich so verhalten. Das ist eine schreckliche Übertreibung, die sich Matthäus hier zu Schulden kommen lässt. Das Wort hatte eine verheerende Wirkungsgeschichte. Letztlich hat auch die Shoah darin eine ihrer irrationalen Wurzeln. Gehen wir zu Lukas. Er weicht von der markinischen Vorlage ab. Statt mit dem Klageruf mein Gott, warum hast du mich verlassen?« stirbt Jesus mit den Worten aus dem Psalm 31. »Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist.« Dass sich Jesus von Gott, seinem Vater, verlassen gefühlt haben soll, kommt dem Evangelisten offensichtlich zu provokant vor. Geradezu unwirklich erscheint das Passionsgeschehen beim vierten Evangelisten bei Johannes. Schon vor seinem Tod weiß Jesus, dass alles vollbracht war. Jesus sagt, scheinbar in aller Ruhe, »Mich dürstet.« In Wirklichkeit, so wird dem Leser nahegelegt, hat er selbstverständlich gar keinen Durst. Er sagt das nur, damit sich die Schrift erfülle. Jesus spricht, wieder ruhig souverän, es ist vollbracht. Kann ein dem Ersticken nahe sprechen? Er kann nicht einmal einen lauten Schrei von sich geben, er kann, wenn überhaupt, nur noch röcheln. Und dann neigt Jesus sein Haupt und gibt seinen Geist auf. Wie soll man sich vorstellen, dass Jesus unter rasenden Schmerzen noch die Fähigkeit besaß, sein Haupt, scheinbar unbeteiligt von den Schmerzen, zu neigen und seinen Geist aufzugeben? Der Evangelist schert sich nicht um solche Ungereimtheiten, ihm geht es nur um das eine, deutlich zu machen, Jesus, der Gottessohn, ist bis zu seinem Ende Herr der Lage und bestimmt souverän den Ablauf des Geschehens. Jesus vermag, auch im Todeskampf ruhig zu sprechen, sein Haupt zu neigen und seinen Geist aufzugeben. Auch die vom Kreuz herab verfügte Übergabe der Mutter Jesu an den Jünger, den Jesus liebte, ist eine ideale Szene. Dieser Jünger, Johannes, tritt als Repräsentant aller Jünger auf. Und Jesus übergibt ihm seine Mutter, die Repräsentantin aller heilsuchenden Menschen. Und der Lieblingsjünger nimmt sie von jener Stunde an zu sich. Die Frauen sind vom engsten Kreis der Jünger nicht ausgeschlossen, sie gehören dazu. Mit der idealisierten und theologisch hochbefrachteten Darstellung der Kreuzigung läuft der Evangelist Gefahr, der Kreuzigung ihre Brutalität und letztendlich dem ganzen Geschehen seine grausame Realität zu nehmen. Er riskiert damit den Verdacht, alles sei letztlich nur eine gespielte Szene. In Wirklichkeit habe Jesus, der Gottessohn, überhaupt nicht gelitten. Die Auferweckung. Doch nun erzählen die Evangelien etwas Unerhörtes, Unglaubliches, Unbegreifliches. Und nicht nur die Evangelien. Das gesamte Neue Testament bezeugt einmütig, Jesus ist auferweckt von den Toten. Er ist von Gott aus dem Tode erweckt worden. Er ist auferstanden. Gehen wir diesem Zeugnis etwas genauer nach. Zunächst, es begegnet in zweierlei Form, als Osterbekenntnis und als Ostererzählung. Der älteste Beleg eines Osterbekenntnisses findet sich in der bis in die Anfänge der Urgemeinde zurückreichenden Formel: Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Ein schon etwas ausgestaltetes Zeugnis enthält der erste Brief des Apostel Paulus an die Christengemeinde von Korinth. Vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Die wenig anschaulichen Osterbekenntnisse erhalten in den Ostererzählungen eine narrative Veranschaulichung. Sie geschieht aus der Perspektive der urchristlichen Gemeinde. Darum ist ein deutlicher Bezug auf die jeweilige Situation in diesen Erzählungen zu erkennen. Sie spiegeln die Taufpraxis, die Wichtigkeit des Glaubens, die Eucharistiegemeinschaft oder die Stellung des Petrus und die Bedeutung der Jüngerschaft überhaupt. Gerade wegen ihrer scheinbaren Anschaulichkeit dürfen die Ostererzählungen nicht missverstanden werden. Es handelt sich bei ihnen nicht um Tatsachenberichte, um nüchtern sachliche und realistische Schilderungen der Auferweckung Jesu. Es sind vielmehr spätere Versuche einer sprachlichen Illustrierung, einer theologischen Vertiefung und einer christologischen Entfaltung des Osterbekenntnisses. Sie entspringen einem Bedürfnis in den jungen Gemeinden nach Konkretisierung des reichlich unkonkreten und unfassbaren Zeugnisses von den Erscheinungen des Auferweckten. Diese Erscheinungen sind der einzig fassbare historische Beleg für die Auferweckung Jesu. Mehrfach wird im Neuen Testament auf eine radikale und überraschende Wende der zunächst ziemlich trostlosen Situation nach dem unerwarteten und noch dazu so grausamen Tod Jesu hingewiesen. Unter den resignierten und in ihrem Glauben an Jesus zutiefst verunsicherten Jüngerinnen und Jüngern verbreitet sich ziemlich plötzlich und unerwartet die Gewissheit: Jesus lebt. Er ist nicht tot. Gott hat ihn aufgeweckt. Mit einem Mal war alles anders. Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit schlugen um in Begeisterung und kraftvolles Auftreten. Einziger erkennbarer und aus den Schriften des Neuen Testaments ablesbarer Grund für diese völlig veränderte Situation waren die Erscheinungen des auferweckten Jesus. Doch wie kann man sich diese Erscheinungen vorstellen? Das im Neuen Testament für die Beschreibung der Erscheinungen verwendete griechische Wort heißt ophte. Es ist ein Passivum und müsste eigentlich übersetzt werden mit »Er wurde gesehen, er wurde gezeigt, er ließ sich sehen«. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments taucht dieses Wort immer dann auf, wenn von einer Gotteserscheinung die Rede ist, zum Beispiel bei Abraham, Isaak, Mose. Für einen mit der hebräischen Bibel vertrauten Leser oder Hörer wird damit sofort klar, hier ist offensichtlich derselbe Gott am Werk wie bei den Vätern des Volkes Israel. Er ist es, der den scheinbar gescheiterten Wanderprediger Jesus von Nazareth als den wahren Gottesboten ausgewiesen hat. Er hat ihn gezeigt. Jesus gehört nun zu Gott. Er sitzt zur Rechten Gottes. Noch etwas ist wichtig. Das Neue Testament behauptet nicht, dass Jesus ins irdische Leben zurückgekehrt sei. Die Auferweckung Jesu und seine Erscheinungen hätten also nicht von einem neutralen und distanzierten Beobachter, von einem Reporter wahrgenommen und überprüft werden können. Dass er es war, erschloss sich nur den Glaubenden. Die Leiblichkeit des Auferweckten war eine andere als die vergängliche, irdische. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. So formuliert es Paulus. Manche Exegeten versuchen, die Erfahrung von Erscheinungen des Auferweckten psychologisch zu deuten. Nach empirisch gesicherten Erkenntnissen der Psychologie treten ähnliche Erscheinungen vor allem in krisenhaften Lebensereignissen auf, beim Verlust einer nahestehenden Person, bei schwerer Krankheit oder bei traumatischen Kriegserlebnissen. Man könnte sie sehen als die spontane und unbewusst verlaufende Reaktion eines durch den erlittenen Verlust zutiefst irritierten und in eine Lebenskrise geratenen Menschen. Die Interaktion mit dem Verstorbenen ist plötzlich und radikal abgebrochen. Aber das Unbewusste kann sich mit dem Verlust nicht abfinden. Ohne dass sich der Beteiligte dessen bewusst ist, wird in ihm ein psychischer Bewältigungsprozess ausgelöst. Das Produkt dieses Prozesses tritt genau durch jene Organe ins Bewusstsein, die wesentlich an jeder zwischenmenschlichen Interaktion beteiligt sind. Das sind Augen und Ohren. So gelingt es dem Unbewussten, die Krise zu bewältigen. Der Verstorbene ist wieder da. Er ist gar nicht tot, er lebt. Er erscheint, sichtbar und hörbar, als ob er tatsächlich wieder anwesend sei. Die Möglichkeit einer solchen psychologischen Erklärung der Erscheinungen kann nur den erschrecken oder verunsichern, der sich nicht zu der biblischen Grundüberzeugung bekennt, dass Gott in der menschlichen Geschichte wirkt und allein durch sie erfahrbar wird. Wer das Neue Testament und seine Botschaft richtig auslegen und verstehen will, muss bereit sein, sich auf die reale und höchst profan erscheinende Geschichtlichkeit und auf die tatsächliche, handgreifliche Menschlichkeit einzulassen. Alle vier Evangelien erwähnen den Besuch von Frauen am Grab Jesu. Der Evangelist Markus erzählt, dass sie kommen, um den Leichnam zu salben. Sie sehen dort, dass der Stein, der das Grab verschließt, weggewälzt ist. Sie gehen in das Grab hinein und erblicken einen jungen Mann in weißen Kleidern. Er sagt zu ihnen: Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Aber er ist nicht hier. Er wurde auferweckt. Er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Die Suche der Frauen gilt einem Toten, dem Leichnam des gekreuzigten Nazareners. Durch den Fingerzeig des Engels finden sie den Ort, wo man den Toten hingelegt hat. Da ist die sterbliche Hülle des Nazareners. Aber wenn die Frauen wirklich den Jesus suchen, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt hatten und dem sie nachgefolgt waren, der für sie das Leben bedeutete, dann suchen sie hier am falschen Ort. Dieser Jesus ist nicht hier. Gott hat den Getöteten zu den Lebenden geführt. Er hat den Gekreuzigten aus dem Tode erweckt. Sucht den Lebenden nicht bei den Toten. Jesus lebt bei Gott. Wendet euch dem zu, der nun in ganz anderer, neuer, göttlicher Weise lebendig ist. Er ist euch vorausgegangen. Folgt ihm nach. Seine Geschichte mit euch und den Menschen, die in Galiläa begann, ist nicht zu Ende. Sie beginnt jetzt erst richtig. Sie wird von Galiläa aus in die ganze Welt gehen. Ähnliches bringen auch die anderen drei Evangelien zum Ausdruck. Ihnen geht es nicht darum, den Osterglauben durch das Vorhandensein eines leeren Grabes zu begründen. Wenn das leere Grab wirklich so wichtig gewesen wäre und wenn es als der entscheidende Beweis für die Auferweckung Jesu zu gelten hätte, dann würden auch die anderen Schriften des Neuen Testaments davon berichten. aber dort findet das leere Grab nirgends Erwähnung. Die Bedeutung der Erzählungen vom Besuch der Frauen am Grab Jesu liegt allein in der Verkündigung und Bekräftigung der Osterbotschaft. Jesus lebt. Gott hat ihn vom Tode erweckt. Kein Zweifel, der Mann aus Nazareth war ein außergewöhnlicher Mensch. Auch heute noch, 2000 Jahre nach seinem Tod, hat seine Botschaft nichts von ihrer Brisanz verloren. Sie ist noch immer aktuell und geht alle Menschen an. Freilich, Jesus ist eine herausfordernde Gestalt, die keineswegs überall Zustimmung auslöst. Er ist ein Zeichen, dem man folgen, dem man sich aber auch widersetzen kann. Von ihm gehen Unruhe aus, Verweigerung der Anpassung, Widerstand. Alte Gewohnheiten und anspruchslose Bequemlichkeit werden durch ihn in Frage gestellt. Er ist aber auch die Ruhe in drängender Rastlosigkeit, die Zuversicht in einengender Bedrängnis, die Hoffnung in aussichtslos erscheinender Lage. Paulus nennt Jesus einen Stein des Anstoßes. Über einen Stein kann man stolpern und dabei zu Fall kommen. Über einem Stein kann man aber auch ein solides Haus bauen, in dem es sich dauerhaft leben lässt. Jesus ist noch immer eine aufregende und faszinierende Gestalt. Fremd und vertraut. Sie hörten Jesus von Nazareth. Was wir wissen, was wir glauben. Von Norbert Scholl. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Uwe Teschner.